was wollt ihr tun? Ich geh meinen Weg, ich schreibe weiter, auch wenn es nicht ausgeht. Immer drauf und dran, mit dem, was ich kann. Ich schreibe heute hier meinen Traumanfang, Junge. Also bin ich auf der Suche nach den Grenzen, doch ich habe sie nicht. Steiger mich sogar nachts, wenn ich schlafe. Nicht zu rappen ist meine Strafe. Also hört mir zu, pack den Rap an, Mike. Zeig mir einen, er ist so tight. Dann geh ich hin und beweis, dass er nichts kann. Junge, schaut mich an, ich bin so Porno. Was für ein Monster habt ihr bloß? Ich box euch weg, genau wie im Blow. Also frag mich so, stell dich lieber an. Denn jetzt werde ich hier verlangt, Mann. Ihr wisst jetzt, wir bleiben immer zu zweit. Wir erreichen jeden, egal wo ihr seid. Ihr wisst jetzt, wir zwei sind zu geil. Ihr seht uns und die Knie werden reich. Ihr wisst jetzt, wir bleiben immer zu zweit. Wir erreichen jeden, egal wo ihr auch seid. Ihr wisst jetzt, wir sind zu geil. Ihr seht uns und deine Knie werden weich. Wisst ihr was? Hört mich mal an, dann sehen wir doch, wer jetzt besser rappen kann. Es ist an der Zeit, dass ich jedem Beweis gebe. Das, was du geschafft hast, habe ich schon vor Jahren erreicht. Also pass mal schön auf und hör genau hin. So rap ein King, wer will was machen? Hä? Was? Was wollt ihr machen? Ich kann nur lachen, ihr werdet es nicht schaffen. Keiner kommt an mich ran und hat es drauf. Ich schlage euren Rap mit meiner blanken Faust. Ich gebe nicht auf, weil deutscher Rap den Faustripper braucht.